Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts, und zwar mittlerweile hier unterm Himmel. Ihr könnt den Regen hören, ihr könnt die Grillen hören, und keine Sorge, ich bin nicht draußen, ich bin nur am Fenster, denn das ist so wunderschön. Ich habe einen super Wald vor mir und ich habe so viele Bäume um mich herum. Ich habe aber auch Strom, eine kleine Lampe, auch eine Kerze, denn Kerzen sind was Tolles. Die geben so ein Feeling, also sowas kann eine Lampe nicht wiedergeben. Und ich habe meinen Computer an, denn ich will euch einige Sachen heute vorspielen. Denn nach einer großen Sommerpause ist dies nun ein Neuanfang des Dialekten-Podcasts, und zwar in der echten, abstrakten Suche nach der Biografie. Herzlich willkommen. Bis ich alles aufgenommen hatte auf meinem Computer, was ich wollte, ist die Zeit ein bisschen vergangen. Die Nacht ist ein bisschen schwärzer geworden. Es ist aber immer noch der Donnerstag. Es regnet weniger und man hört die Grillen mehr. Und ich denke, ihr könnt die im Hintergrund hören. Und ich habe keine Lust, mich vom Fenster zu bewegen. Also die nächste Folge, die erste richtige Folge nach der großen Sommerpause, wird sowas werden wie, also ich würde jetzt nicht sagen professionell, denn ich bezeichne mich als bestialischer Podcaster. Das heißt, mir ist es egal, ob ich Pausen mache, ob ich sage, ob ich und, na dann, also und was weiß ich, was auch immer zum 20., 30. Mal wiederhole. Mir ist es egal, ob ich einen Dialekt habe. Es ist mir egal, ob ich in mein Mikro reinatme, denn ich will kein Profi-Podcaster sein und ich will auch kein Profi-Digital-Mensch sein oder wie auch immer das heißen soll, denn ich bezeichne mich selber als Fauvist, habe ich ja heute meiner lieben Tante Schüsselchen geschrieben, und zwar ich bin ein Fauvisten-Podcaster oder ein Podcaster des Fauvismus. Und Fauvist ist eine Richtung, die in Frankreich entstanden ist, und zwar am Anfang des 20. Jahrhunderts. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, wie immer. Ich esse aber kein Eis mehr, also keine Sorge. Also Fauvisten. Fauvisten waren Künstler, die als Fauvisten bzw. Bestien bezeichnet wurden, weil die ihre Bilder, also weil sich ein Donatello zwischen deren Bildern befunden hatte und ein Journalist die als Fauvisten bezeichnet hat. Also quasi, da stand ein Donatello zwischen den Bestien. Und da das Ganze in Frankreich passiert ist, hieß es dann die Fauvisten. Und ich empfinde mich selber als ein Podcaster-Fauvist, denn vergleicht man meinen Podcast mit zum Beispiel den Impressionismus-Podcast von Axel Wünschel oder der lieben Tante Schüsselchen, oder vergleicht man meinen Podcast mit den ganzen Ami-Professional, was weiß ich, was auch immer, worüber die reden, wo man kein Laut hören kann und was weiß ich, wie viel Geld die da reingesteckt haben, dann bin ich doch wirklich eine Bestie. Also falls ihr irgendwas knacken hört oder komische Geräusche, so als Geräusche, so als würde jemand jemanden verprügeln, dann keine Sorge, das sind nur Äpfel, die von Bäumen fallen oder Äste, die umfallen. Naja, gut, was wollte ich sagen? Ich bin nach der Sommerpause wieder zurück. Ich befinde mich wieder in Sarajevo nach einer sehr, sehr langen Pause, die ich in Frankreich verbrachte. Und zwar, ich habe angefangen, ein Atelier dort aufzubauen. Darüber rede ich aber ein andermal. Denn jetzt wollte ich eigentlich nur mal ganz kurz so ein Intro machen und sagen, hey Leute, ich bin wieder da. Und das Ambiente passt super gut. Ich liebe diese ganzen Geräusche um mich herum, genau. Das Deutsch muss noch zurückkehren. Das klappt noch nicht so ganz wirklich richtig, aber egal. Auf jeden Fall, was kann ich euch noch auf den Weg geben? Liebe Leute da draußen, wenn ihr Lust habt, was zu sagen, dann macht einen Podcast. Ist doch egal, wie der klingt. Irgendwer wird euch schon zuhören. Ich hatte mal, also das meiste, was ich hatte, waren knapp 400 Zuhörer oder sowas. Ich bin mittlerweile auf 11 runter. Uli vom Haus 8 ist immer noch dabei, der mir fleißig E-Mail schreibt. Die Tante Schüsselchen ist, glaube ich, auch noch dabei. Und das ist mir eigentlich egal, denn ich mache diesen Podcast nicht, um zigtausende Leute zu haben. Ich will auch kein Geld damit verdienen, denn ich verdiene ja schon nebenher, kann man sagen, genug Geld? Ja, genug Geld. Ich lebe ja, ich habe was zu essen. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr was machen wollt, macht es. Wenn ihr unzensiert reden wollt, dann tut es. Oder wie mein Freund, wie kann ich das jetzt bezeichnen? Gut, ich muss mal wieder ausschweifen, wieder mal. Und aus den 3 Minuten werden 13, naja, egal, auf jeden Fall. Entschuldigung für die Husterei, obwohl es mir nicht leid tut, denn ich bin krank und ich sollte euch leid tun. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich liebe diese Satzzusammenstellung auf jeden Fall. Naja, was will ich sagen? Ich wollte darüber sprechen, also nicht darüber sprechen, ich wollte nur ganz kurz was erläutern. Und zwar, ich wollte sagen, talk hard, also redet stark. Und das kommt vom Film aus den 90ern oder so. Ich glaube, ja, das müssten die 90er sein. Und zwar mit Christian Slater, wie auch immer das auf Deutsch ausgesprochen wird. Oh super, es fängt an zu regnen. Hihi, geil. Naja, auf jeden Fall, wieder mal. Ich habe das also und das und mit auf jeden Fall getauscht. Ich finde es besser. Wie auch immer. Das hatten wir noch nicht so oft heute. Christian Slater, also sein Film Pump Up the Volume, da geht es um einen Menschen, der ein Radio hat. Ich glaube, ich habe schon mal darüber geredet und ich habe die Einleitung des Films, also das Lied von Leonard Cohen, schon mal gespielt, denke ich mal, illegal. Also hört es euch an oder schaut es euch an, googelt es, sucht es euch an, das ist mir egal. Denn auf meiner Homepage bzw. auf meinem Homeblog, der rubenvagabund.blogspot.com heißt, werde ich keine großen Informationen geben, aber trotzdem, falls ihr Fragen habt, mailt mir oder gibt Kommentare oder was weiß ich, was auch immer. Also ihr könnt mich nicht anrufen, meine Telefonnummer gebe ich nicht her, aber E-Mailen, das geht, Kommentare gehen auch. Also fragt und ich gebe gerne alle Infos weiter. Ansonsten, außer diesem Film gab es noch ein paar andere Sachen, die mich dazu bewegt haben, einen Podcast zu machen. Und unter anderem war auch da die Serie aus den, ich glaube, auch 90er Jahren. Und zwar, die heißt Parker Lewis. Ich glaube, in Deutschland, ihr kennt das als Parker Lewis, der Coole von der Schule oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Folge 11 oder die Folge 12, ich bin mir nicht mehr sicher, heißt Radio Free Flamingo. Und da haben die auch so einen Piratensender und ich wollte immer mal schon einen Piratensender haben. Leider kann ich das nicht und ich kann auch keinen Piraten-Podcast haben, denn ich weiß nicht, wie das geht. Auf jeden Fall, ist diese Einleitung eine Pirateneinleitung, denn ich benutze sehr, sehr viele Intros, Outros, Ausschnitte, Kommentare und was weiß ich, was auch immer, um diesen Podcast anzukündigen, beziehungsweise wieder mal anzukündigen. Also, liebe Leute und ihr lieben Leute, die Bösen grüße ich nicht mehr. Ich habe die Schnauze voll von euch bösen Leuten. Euch mag ich nicht, auf jeden Fall. Ich mag auch keinen Husten. Also böse Leute sind wie Husten, einfach nur lästig. Liebe Leute, wenn ihr das weiter mit anhört, viel Spaß bei den nächsten Folgen. Und ich werde mich bemühen, die jetzt mal einmal wöchentlich erscheinen zu lassen. Ich kann es euch aber leider nicht versprechen. Auf jeden Fall, es regnet wieder mal. Die Grillen. Na, die haben Spaß. Meine Lampe leuchtet, ich habe eine Kerze, Kerzen finde ich super toll, mein Computer ist da und wollte ich euch eine Band vorstellen, ich weiß es nicht, falls ich eine super Band finde, ich wollte über noch was anderes reden und zwar über, ich bin ja wieder in Sarajevo und bald sind Wahlen, sorry, ich schwafle wieder ab, aber egal, ihr könnt abschalten, wann immer ihr wollt, ihr braucht nicht zuzuhören, keiner zwingt euch dazu. Also Wahlen. Wahlen gibt es in jedem Land. In Deutschland gibt es das auch. Aber in Bosnien sind die richtig lustig. Ich muss mal die Wahlplakate fotografieren und es auf meinem Blog stellen. Denn die sind wirklich lächerlich. Hier geht es nur um Macht, also Power. Und ich glaube, dass keine Sau hier verstanden hat, was Macht wirklich bedeutet. Denn für die ist Macht Geld. Ist Regierung, ist Unterdrückung, ist was weiß ich, was auch immer. Aber keiner hat wirklich verstanden, was Macht ist. Und da fiel mir ein Musical ein und ich spiele euch jetzt mal ganz kurz ein Lied davon vor. Und falls jemand weiß, was das für ein Musical ist, dann schreibt mir und ich sende euch ein von mir selbst entworfenes T-Shirt. Ihr müsst mir nur die Adresse geben, ich mache es wirklich, das ist jetzt ein Versprechen. Ich mache normalerweise keine T-Shirts, da ich aber auch Künstler bin, habe ich mal früher T-Shirts gemacht. Das wird ein bisschen dauern, vielleicht ein paar Wochen, insbesondere da aus Bosnien bis nach Deutschland saulange Zeit vergehen kann. Aber auf jeden Fall, ihr bekommt ein Unikat, ihr könnt sogar sagen, was ihr drauf haben wollt. Aber die Voraussetzung ist, ihr müsst mir sagen, was das für ein Musical ist. Es ist mein Lieblingsmusical und es ist nicht wirklich neu, vielleicht 70er, 80er Jahre oder so. Auf jeden Fall viel Spaß beim Hören. Und falls ich eine Band dahinter vorstelle, dann schreibe ich was darüber auf meinem Blog. Denn jetzt fällt mir nichts mehr ein, jetzt genieße ich noch den Regen und dann wird das Ganze zusammengeschnitten und dann geht's ab ins Internet. Und ich hoffe, ich kriege das noch bis Mitternacht hin. Auf jeden Fall, ich kann nicht schlafen, da ich immer huste. Also, liebe Leute, wie meine liebe Tante Schüsselchen sagen würde, bleibt schlaflos. Alles Liebe, euer Ruben Vagabund. Nor the priests, nor the scribes, nor doomed Jerusalem itself. Understand what power is. Understand what glory is. Understand at all. Understand. Und PS hier vorm Computer, ich habe mich erinnert, ich stelle euch eine Gruppe vor, obwohl ich nicht die Erlaubnis dazu habe, aber die sind wirklich unbekannt und die sollten bekannt werden, denn die sind richtig gut, ich habe die mal auf dem Jazzfest in Sarajevo gehört, die heißen Arkul und ich stelle euch jetzt einfach mal ein Lied vor, also nicht das ganze Lied natürlich. Und ich gebe die Seite her und ich hoffe, dass die Leute nichts dagegen haben. Also liebe Leute, viel Spaß beim Hören, euer Ruben Vagabund. alla mañana, clara del día, se disfazió la compañía. Empiezan a cantar, ya es la hora de levantar. Los gallos empiezan a cantar, ya es la hora de levantar. No la esperemos si el sol y la día empieza la alegra compañía. No la esperemos si el sol y la día empieza la alegra compañía. Abdala a Shadervan, con las chichercas bailar y cantar. Después la Abdala a Shadervan, con las chichercas bailar y cantar. A la mañana, al claro del día, se disfazió la compañía. A la mañana, al claro del día, se disfazió la compañía. Con las chichercas bailar y cantar. Después la Abdala a Shadervan, con las chichercas bailar y cantar. A la mañana, al claro del día, se disfazió la compañía. A la mañana, al claro del día, se disfazió la compañía. Closing in, my brothers and sisters. We're cooling our tubes. We have a whole decade ahead of us. Save the planet. Defy authority. And watch your cholesterol.